Vom Pharmazeuten und von ihr bedrängt, ließ Charles sich überzeugen. Er bestellte aus Rouen Dr. Duvals Buch und den Kopf in die Hände geschmiegt, versenkte er sich allabendlich in die Lektüre. Während er Pferdefuß, Varus und Valgus studierte, also Strephocatopodie, Strephendopodie und Strephexopodie oder klarer ausgedrückt die verschiedenen Fehlstellungen des Fußes nach unten, nach innen oder nach außen, sowie Strephhypopodie und Strephanopodie, anders gesagt Drehung abwärts und Krümmung aufwärts, beschwatzte Homais den Stallburschen vom Gasthof mit allerlei Argumenten, sich operieren zu lassen. »Du spürst höchstens einen ganz leichten Schmerz. Es ist bloß ein Stich, wie bei einem kleinen Aderlass, harmloser als das Entfernen mancher Hühneraugen.« Hippolyt überlegte, rollte die blöden Augen. »Außerdem«, fuhr der Apotheker fort, »geht mich das alles nichts an. Es ist ja nur deinetwegen. Reine Menschenliebe.« »Ich würde gern erleben, mein Freund, dass dein scheußliches Hinken verschwindet, samt diesem Schlenkern der Kreuzgegend, das dich, auch wenn du es leugnest, gewiss stark beeinträchtigt in der Ausübung deines Berufs.« Dann schilderte ihm Homais, wie viel alerter und leichtfüßiger er anschließend sein werde, und gab sogar zu verstehen, auf diese Weise habe er sicher mehr Glück bei den Frauen. Und mit einem Mal lächelte der Stallknecht täppisch. Nun packte er ihn bei der Eitelkeit. »Bist du kein Mann, Sapperlot? Was wäre gewesen, wenn du hättest dienen müssen, kämpfen unter den Fahnen? Ja, ja, Hippolyt!« Und im Fortgehen verkündete Homais, solche Sturheit könne er nicht begreifen, solche Blindheit gegenüber den Segnungen der Wissenschaft. Der Unglücksmensch gab nach, denn es war wie eine Verschwörung. Binet, der sich nie in die Angelegenheiten anderer mischte, Madame Lefrançois, Artemise, die Nachbarn und sogar der Bürgermeister, Monsieur Tuvache, alle ermutigten ihn, tadelten ihn, redeten ihm ins Gewissen. Den Ausschlag aber gab am Ende, dass es ihn nichts kosten werde. Bovary wollte sogar das Gerät für die Operation bereitstellen. Von immer stammte dieser großzügige Einfall. Und Charles war einverstanden, denn er sagte sich im Innersten, seine Frau sei ein Engel. Mit den Ratschlägen des Apothekers und nach dreimaliger Anlauf ließ er vom Tischler und der Beihilfe des Schlossers eine Art Kiste bauen, die etwa 8 Pfund wog und bei der mit Eisen, Holz, Blech, Leder, Schrauben und Muttern nicht gegeizt wurde. Um jedoch zu wissen, welche Sehne Hippolyt durchtrennt werden sollte, musste man zunächst einmal feststellen, welchen besonderen Fall von Klumpfuß er hatte. Er hatte einen Fuß, der mit dem Bein eine fast gerade Linie bildete und zugleich einwärts gedreht war, so dass es sich um einen Pferdefuß mit etwas Varus handelte oder um einen leichten Varus mit ausgeprägter Neigung zum Pferdefuß. Doch auf diesem Pes equinus, wirklich so breit wie der Fuß eines Pferdes, mit runzliger Haut, harten Sehnen, mächtigen Zehen, deren schwarze Nägel aussahen wie Hufeisenstifte, galoppierte der Strephopode von früh bis spät umher wie ein Hirsch. Man sah ihn ständig auf dem Marktplatz um die Fuhrwerke springen, wobei er die verkrüppelte Extremität nach vorn schleuderte. Er schien in diesem Bein sogar mehr Kraft zu haben als im anderen. Lange Zeit hatte es gute Dienste geleistet und sich dabei gewissermaßen die Charaktereigenschaften Geduld und Ausdauer erworben, und gab man ihm irgendeine schwere Arbeit, diente es ihm vorzugsweise als Stütze. Da es nun also ein Pferdefuß war, musste die Achillessehne durchtrennt werden. Später konnte man sich immer noch den vorderen Schienbeinmuskel vornehmen, um den Varus zu beseitigen. Der Arzt wagte nicht 2 Operationen auf einmal. Er zitterte schon jetzt aus Furcht, er könnte einen wichtigen Körperteil verletzen, der ihm unbekannt war. Weder Ambroise Paré, der zum ersten Mal nach Celsus mit einem Abstand von 15 Jahrhunderten die gezielte Ligatur einer Arterie vornahm, noch die Buitron, der durch eine dicke Schicht Hirnmasse einen Abszess öffnete, noch Jean Soul, als er zur ersten Oberkieferentfernung schritt. hatte so rasendes Herzklopfen, so bebende Finger, so angespannte Geisteskräfte wie Monsieur Bovary, als er zu Hippolyte trat, sein Tenotom in der Hand. Und wie in Krankenhäusern sah man daneben, auf einem Tisch, einen Haufen Charpie, gewachste Fäden, viele Binden, eine Pyramide von Binden, alles, was der Pharmazeut vorrätig hatte an Binden. Denn Monsieur Homais hatte seit dem frühen Morgen all diese Vorbereitungen getroffen, und zwar ebenso sehr, um die Menge zu beeindrucken, wie um sich selbst in Träumen zu wiegen. Charles stach in die Haut. Man hörte ein kurzes Knacken. Die Sehne war durchtrennt. Die Operation war beendet. Hippolyte konnte es gar nicht fassen. Er beugte sich über Bovarys Hände und wollte sie abküssen. »Schon gut, beruhige dich«, sagte der Pharmazeut. »Du kannst deinem Wohltäter auch später noch deine Dankbarkeit ausdrücken.« Und er ging hinunter, um das Ergebnis 5 oder 6 Neugierigen auszumalen, die im Hof standen und sich einbildeten, Hippolyte werde gleich erscheinen, aufrechten Ganges. Nachdem Charles seinen Patienten in den mechanischen Apparat gepackt hatte, begab er sich nach Hause, wo Emma ihn angsterfüllt auf der Türschwelle erwartete. Sie fiel ihm um den Hals. Man setzte sich zu Tisch. Er aß viel, und beim Dessert wollte er sogar eine Tasse Kaffee, eine Ausschweifung, die er sich nur sonntags gestattete, mit Gästen. Der Abend war bezaubernd, angefüllt mit Plaudereien, gemeinsamen Träumen. Sie sprachen über ihren künftigen Reichtum, planten Verbesserungen für ihren Hausstand. Er sah sein Ansehen wachsen, sein Wohlbefinden zunehmen, seine Frau auf immer und ewig in ihn verliebt. Und sie war glücklich, sich erquicken zu können durch ein neues Gefühl, ein reineres, besseres, ja, ein bisschen Zärtlichkeit zu empfinden für diesen armen Kerl, der sie anbetete. Der Gedanke an Rodolphe schoss ihr durch den Kopf, doch ihre Augen blickten wieder auf Charles. Sie bemerkte sogar überrascht, dass seine Zähne gar nicht hässlich waren. Sie lagen im Bett. Da stürmte Monsieur Homais, der Köchin, zum Trotz durch die Zimmertür, in der Hand ein frisch beschriebenes Blatt Papier. Es war ein Bericht für den Fanal de Rouen. Er brachte ihn zum Lesen vorbei. »Lesen Sie doch bitte«, sagte Bovary. Er las. »Trotz der Vorurteile, die immer noch einen Teil von Europas Angesicht wie ein Netz überziehen, dringt allmählich Licht in unsere Landstriche, so wurde am Dienstag unsere kleine Polis Yonville zum Schauplatz eines chirurgischen Experiments, welches zugleich einen Akt großer Philanthropie darstellt. Monsieur Bovary, einer unserer bedeutendsten Ärzte, »Oh, das ist zu viel des Guten, zu viel des Guten«, sagte Charles, und ihm stockte vor Rührung der Atem. »Nein, nein, keineswegs, ich bitte Sie, hat eine Klumpfußoperation durchgeführt. Ich habe den wissenschaftlichen Fachausdruck nicht verwendet, denn Sie wissen ja, in einer Zeitung, das würde vielleicht nicht jeder verstehen. Es ist unerlässlich, dass die Massen...« »Ganz richtig«, sagte Bovary, »fahren Sie fort.« »Ich beginne noch einmal«, sagte der Apotheker. »Monsieur Bovary, einer unserer bedeutendsten Ärzte, hat eine Klumpfußoperation durchgeführt an einem gewissen Hippolyte Tautin, seit 20 Jahren Stallbursche im Hotel Lion d'Or, das an der Place d'Armes von der verwitweten Madame Lefrançois bewirtschaftet wird. Die Neuartigkeit des Versuchs und die Anteilnahme an den Betroffenen hatten zu einem solchen Menschenauflauf geführt, dass vor dem Etablissement ein wahrhaftiges Gedränge herrschte. Die Operation verlief übrigens wie durch Zauberkraft. Kaum ein paar Blutstropfen zeigten sich auf der Haut, als wollten sie sagen, die widerborstige Sehne habe endlich nachgegeben unter den Anstrengungen der Kunst. Der Patient, was verwunderlich ist, wir bestätigen es de visu, spürte keinerlei Schmerz. Sein Zustand lässt bis dato nichts zu wünschen übrig. Alles spricht dafür, dass er rasch genesen wird. Und wer weiß, vielleicht erleben wir auf dem nächsten Dorffest unseren wackeren Hippolyte sogar bei bacchantischen Tänzen inmitten einer Schar fideler Gesellen. Und somit wäre vor aller Augen durch seine Ausgelassenheit und seine Luftsprünge der Beweis erbracht für seine vollständige Heilung. Ehre also den hochherzigen Gelehrten, Ehre diesen unermüdlichen Denkern, die ihre Nächte opfern, um dem Menschengeschlecht ein besseres Dasein oder Erleichterung zu schenken, Ehre, dreifach Ehre. Haben wir jetzt nicht allen Grund zu rufen, die Blinden werden sehen, die Tauben hören und die Lahmen gehen? Doch was der Fanatismus einst seinen Auserwählten verhieß, vollbringt die Wissenschaft heute für alle Menschen. Wir werden unsere Leser weiterhin unterrichten über den Verlauf dieser so vorzüglichen Behandlungsmethode. Nichtsdestoweniger kam 5 Tage später Mutter Lefrançois schreckensbleich angelaufen und schrie: »Zu Hilfe, er stirbt! Ich weiß nicht mehr aus noch ein!« Charles hastete zum Lion d'Or, und der Apotheker, der ihn über den Platz rennen sah, ohne Hut, verließ die Apotheke. Dann erschien er persönlich, keuchend, rot, besorgt, und fragte jeden, der die Treppe hinaufging: »Was hat denn unser interessanter Strephopode?« Er krümmte sich, der Strephopode, unter entsetzlichen Verrenkungen, so dass der mechanische Apparat, der sein Bein fest umschloss, gegen die Wand schlug und diese zu zertrümmern drohte. Mit großer Vorsicht, um die Stellung der Gliedmaße nicht zu verändern, entfernte man also den Kasten, und es bot sich ein grässlicher Anblick. Die Umrisse des Fußes verschwanden unter einer so dicken Schwellung, dass die ganze Haut kurz vorm Aufplatzen schien, und sie war übersät von blauen Flecken, hervorgerufen durch besagtes Gerät. Hippolyt hatte bereits über Schmerzen geklagt, er war nicht ernst genommen worden. Nun hieß es eingestehen, dass er nicht vollkommen Unrecht gehabt hatte, und man ließ ihm für ein paar Stunden Freiheit. Doch kaum verschwand das Ödem ein wenig, hielten die beiden Gelehrten es für ratsam, die Gliedmaße wieder in die Vorrichtung zu spannen und diesmal noch enger, um das Ganze zu beschleunigen. Als 3 Tage später Hippolyt es schließlich nicht mehr aushielt, entfernten sie noch einmal das Gestell und wunderten sich maßlos über das Ergebnis, welches sie vor Augen hatten. Eine aschgraue Geschwulst überzog das Bein mit Blasen hier und dort, aus denen schwarze Flüssigkeit quoll. Die Sache wurde ernst. Hippolyt langweilte sich allmählich, und Mutter Lefrançois richtete ihm ein Lager im kleinen Saal neben der Küche, so habe er wenigstens ein bisschen Zerstreuung. Der Steuereinnehmer jedoch, der jeden Abend hier aß, beklagte sich bitter über diese Nachbarschaft. Also schaffte man Hippolyt ins Billardzimmer. Hier lag er nun wimmernd unter schweren Decken, bleich, mit langem Bart, hohlen Augen. Und manchmal drehte er den schweißnassen Kopf auf dem schmutzigen Kissen, umschwirrt von Fliegen. Madame Bovary kam zu Besuch. Sie brachte Tücher für seine Umschläge und tröstete ihn, ermutigte ihn. Auch sonst fehlte es nicht an Gesellschaft, vor allem an Markttagen, wenn die Bauern um ihn herum die Billardkugeln traktierten, mit den Köhs fuchtelten, rauchten, tranken, sangen, grölten. »Wie geht's?« sagten sie und klopften ihm auf die Schulter. »Aha, du hast Schiss, hört man. Bist selber schuld. Dieses musst du machen und jenes.« Und man erzählte Geschichten von Leuten, die alle geheilt worden waren, aber durch andere Mittel als die bei ihm angewandten. Dann setzten sie noch tröstend hinzu: »Du lässt dich gehen. Steh doch auf. Du wirst verhätschelt wie ein König. Ach, was soll's, alter Schelm. Gut riechst du nicht.« Der Wundbrand wucherte immer weiter. Bovary war selber ganz krank. Er kam stündlich, immer zu. Hippolyt beobachtete ihn aus schreckensweiten Augen und stammelte unter Schluchzen: »Wann bin ich endlich geheilt? Oh, retten Sie mich! Ich armer Hund! Ich armer Hund!« Und wenn der Arzt wieder ging, verordnete er jedes Mal Schonkost. »Hör nicht auf ihn, mein Junge«, tadelte Mutter Lefrançois. »Die haben dich mehr als genug gequält. Du wirst immer schwächer. Hier, iss!« Und sie gab ihm gute Brühe, ein Scheibchen Lamm, ein Stückchen Speck und manchmal das eine oder andere Gläschen Schnaps, das er nicht zu trinken wagte. Als Abbé Bournisien erfuhr, dass sein Zustand schlimmer wurde, wollte er ihn sehen. Zunächst bedauerte er ihn wegen seiner Leiden, verkündete aber sogleich, man müsse sich darüber freuen, denn es sei der Wille Gottes, und rasch die Gelegenheit nutzen, um mit dem Himmel ins Reine zu kommen. Denn, sagte der Geistliche in zuckersüßem Ton, »du hast deine Pflichten ein wenig vernachlässigt. Man hat dich selten im Gottesdienst gesehen. Seit wie vielen Jahren warst du nicht mehr am Tisch des Herrn? Ich kann es verstehen. Deine Beschäftigungen, das Getriebe der Welt haben dich abgehalten von der Sorge um dein Seelenheil. Nun aber ist es Zeit, daran zu denken. Verzweifle nicht. Ich habe große Sünder gekannt, die, ehe sie vor Gott hintraten, soweit ist es noch nicht mit dir, das weiß ich wohl, sein Erbarmen anriefen und gewiss in bester Verfassung starben. Hoffen wir, du mögest uns ganz so wie jene ein gutes Beispiel geben. Was hindert dich, morgens und abends vorsorglich ein Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade und ein Vater unser, der du bist im Himmel zu beten? Ja, tu's, für mich, mir zu gefallen. Was kostet das schon? Versprichst du es mir? Der arme Teufel versprach's. Der Pfarrer kam auch an den folgenden Tagen. Er plauderte mit der Wirtin und erzählte sogar Anekdoten, untermischt mit Scherzen, mit Wortspielen, die Ippolit nicht verstand. Und dann, sobald sich Gelegenheit bot, verfiel er auf religiöse Dinge und machte ein passendes Gesicht. Sein Eifer schien Früchte zu tragen, denn schon bald bekundete der Strephopode seinen Wunsch, eine Wallfahrt nach Bonsecours zu unternehmen, sollte er geheilt werden, worauf Monsieur Bournisien erwiderte, nichts spräche dagegen. Zwei Vorsichtsmaßnahmen seien besser als eine. Es könne nichts schaden. Der Pharmazeut empörte sich über das, was er die Umtriebe des Pfaffen nannte. Sie wären Ippolits Genesung abträglich. Und immer wieder sagte er zu Madame Lefrançois, »Lasst ihn zufrieden, lasst ihn zufrieden! Ihr zerrüttet ihm das Gemüt mit eurem Mystizismus!« Die gute Frau aber wollte nicht mehr auf ihn hören. Er war an allem schuld. Aus Widerspruchsgeist hängte sie übers Krankenbett sogar ein volles Weihwasserbecken samt Buchsbaumzweig. Doch weder Religion noch Chirurgie schienen ihm zu helfen, und die unbesiegbare Fäulnis fraß sich weiter von den Extremitäten zum Bauch. Auch wenn man ständig die Arzneien wechselte und die Umschläge erneuerte, mit jedem Tag lösten sich die Muskeln noch mehr. Und schließlich nickte Charles zustimmend, als Mutter Lefrançois fragte, ob sie nicht als letzten Ausweg Monsieur Canivet aus Neufchâtel rufen dürfe, der sei eine Berühmtheit. Doktor der Medizin, 50 Jahre alt, in guter Stellung und selbstsicher, tat der Kollege sich keinen Zwang an und lachte verächtlich, als er dieses bis ans Knie brandige Bein zu Gesicht bekam. Nachdem er unverblümt erklärt hatte, es müsse amputiert werden, ging er hinüber zum Apotheker und schimpfte auf die Esel, die einen armseligen Menschen so verhunzt hatten. Er rüttelte Monsieur Homais am Knopf seines Gehrocks und tobte in der Apotheke. »Das sind Erfindungen aus Paris. Lauter Ideen dieser Herren in der Hauptstadt, wie Strabismus, Chloroform und Lithotripsie, ein Haufen von Scheußlichkeiten, das müsste die Regierung verbieten.« Aber man will den Schlaumeier spielen und man verpasst irgendwelche Mittel, ohne sich um die Folgen zu scheren. Unser einer ist nicht so geschickt, unser einer nicht. Unser einer ist kein Gelehrter, kein Zierbengel, kein Laffe. Unser einer ist Praktiker, Heilkundiger. Und unser einer lässt sich nicht einfallen, jemanden zu operieren, dem es großartig geht. Klumpfüße gerade richten, kann man Klumpfüße gerade richten? Das ist ja, als wollte man zum Beispiel einen Buckligen strecken. Homais litt beim Anhören dieses Geredes, und er verbarg sein Missbehagen hinter devotem Lächeln, denn er musste Rücksicht nehmen auf Monsieur Canivet, dessen Rezepte zuweilen bis nach Ionville gelangten. So verteidigte er Bovary nicht, erlaubte sich nicht einmal die kleinste Bemerkung und opferte unter Preisgabe aller Prinzipien seine Würde den übergeordneten Interessen seines Geschäfts. Für das ganze Dorf war sie ein gewaltiges Ereignis, diese Schenkelamputation durch Dr. Canivet. Die Bewohner waren an diesem Tag alle noch zeitiger aufgestanden, und die Hauptstraße hatte, obwohl sie von Menschen wimmelte, etwas ganz Unheilvolles, als ginge es zu einer Hinrichtung. Beim Krämer debattierte man über Ippolits Krankheit, in den Läden wurde nichts verkauft, und Madame Tüvache, die Frau des Bürgermeisters, rührte sich keinen Augenblick von ihrem Fenster, so ungeduldig erwartete sie den Operateur. Er kam in seinem Kabriolett, das er eigenhändig lenkte. Die Federung auf der rechten Seite war jedoch mit der Zeit erschlafft unter dem Gewicht seiner Leibesfülle. Darum neigte sich der Wagen ein wenig beim Fahren, und man sah auf dem anderen Kissen neben ihm einen geräumigen Kasten, überzogen mit rotem Schafleder, und seine drei Messingschlösser funkelten meisterlich. Nachdem er wie ein Wirbelwind in die Hofeinfahrt des Lion d'Or gebraust war, befahl der Doktor mit lautem Geschrei, sein Pferd auszuspannen. Dann ging er in den Stall und kontrollierte, ob es wohl seinen Hafer fraß. Wenn er zu seinen Patienten kam, sorgte er sich nämlich zuallererst um seine Stute und sein Kabriolett. Darum hieß es auch: »Oh, Monsieur Canivet, der ist ein Original!« Und man schätzte ihn noch mehr wegen dieser unerschütterlichen Forschheit. Das Universum hätte krepieren können, bis auf den letzten Mann. Nicht der kleinsten seiner Gewohnheiten wäre er untreu geworden. Homais erschien. »Ich zähle auf Sie«, sagte der Doktor. »Sind wir bereit? An die Arbeit!« Der Pharmazeut freilich errötete und gestand, er sei viel zu empfindsam, um einer solchen Operation beizuwohnen. »Wenn man bloß Zuschauer ist«, sagte er, »wird die Fantasie erhitzt, wissen Sie, und mein Nervensystem ist dermaßen...« »Ach, was!« unterbrach Canivet. »Mir scheint, Sie neigen viel eher zum Schlagfluss. Und das wundert mich gar nicht, denn Ihr Herren Apotheker steckt ja dauernd in eurer Küche, und das schlägt sich am Ende auf die Konstitution. Schauen Sie mich an. Jeden Tag stehe ich auf um 4. Ich rasiere mich mit kaltem Wasser. Mir ist nie kalt. Und ich trage keine Flanellunterwäsche. Ich bekomme nie einen Schnupfen. Das Gerippe ist gut. Ich lebe mal auf die eine Art, mal auf die andere, philosophisch, wie es der Zufall will. Darum bin ich auch nicht so zimperlich wie Sie, und es ist mir vollkommen gleich, ob ich einen Christenmenschen tranchiere oder hergelaufenes Federvieh. Und obendrein, werden Sie mir sagen, die Gewohnheit. Ohne Rücksicht auf Hippolyt, unter seinen Betttüchern vor Angst schwitzend, begannen die Herren alsbald ein Gespräch, in dem der Pharmazeut die Kaltblütigkeit eines Chirurgen mit der eines Generals verglich. Und diese Gegenüberstellung freute Canivet, der sich wortreich verbreitete über die Anforderungen seiner Kunst. Er betrachtete sie als heiliges Amt, obwohl die Sanitätsbeamten sie entehrten. Schließlich besann er sich wieder auf den Kranken, prüfte die von Homais mitgebrachten Binden, dieselben, die schon beim Klumpfuß aufgetaucht waren, und verlangte jemanden zum Festhalten der Gliedmaße. Man schickte nach Lestiboudois, und Monsieur Canivet, der sich die Ärmel hochgekrempelt hatte, ging ins Billardzimmer, während der Pharmazeut bei Artemise und der Wirtin blieb, alle zwei weißer als ihre Schürzen und das Ohr an die Tür gepresst.